Hadith Nummer 42. Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wenn einer von euch seinen Islam gut lebt, dem wird jede gute Tat, die er begangen hat, 10-fach bis 700-fach bewertet, und jede schlechte Tat, die er begangen hat, wird ihm nur als solche 1-fach angelastet.